Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich fürchte, dass sich manche Intellektuelle, die noch immer auf das spontane Wissen der volkstümlichen Klassen setzen, auf bittere Enttäuschungen und die krachende Widerlegung ihrer Thesen einstellen müssen. Was sie damit eigentlich demonstrieren, ist eine bestimmte Art des Klassenethnozentrismus. Sie projizieren ihre eigene Denkweise auf die, deren Stimme zu hören und in deren Namen zu sprechen sie vorgeben. Und zwar umso enthusiastischer, als sie Angehörigen dieser Klassen noch nie begegnet sind. Außer vielleicht in Texten aus dem 19. Jahrhundert. Wenn die Linke ihren eigenen Niedergang verstehen und aufhalten will, muss sie sich nicht nur von ihren neoliberalen Auswüchsen, sondern auch und gerade von den Mythologisierungen und Mystifizierungen lösen, für deren Aufrechterhaltung sich manche als Verfechter einer neuen Radikalität feiern lassen. Das, was ihr gerade gehört habt, war ein Zitat aus dem Buch Rückkehr nach Rouen von Didier Eribon. Dieses Buch hat mit etwas Verzögerung auch in Deutschland für einige Debatten gesorgt. Seitdem wird innerhalb der Linken vermehrt über das Verhältnis der Linken zur Arbeiterklasse diskutiert. Teile der Linken, die sich in den letzten Jahrzehnten zuvor von der Arbeiterklasse verabschiedet hatten, sind sich jetzt dieses Abschieds nicht mehr so sicher. Es scheint, als ob das Verhältnis der Linken zur Klasse eins von Konjunktur und Krise ist. Einer Verherrlichung der Klasse folgt der Abschied von der Klasse, diesem Abschied folgt der Abschied vom Abschied. Didier Eribon macht in seinem Buch deutlich, wie wichtig es für eine gesellschaftskritische Perspektive ist, Klassenverhältnisse in den Blick zu nehmen. Andererseits warnt er vor einer Mystifizierung der Arbeiterklasse. Diese kritische Perspektive ist auch Tenor eines Artikels, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Phase 2 erschienen ist. Abschied von der Klassenmetaphysik, Formenwandel der Klassengesellschaft, Paralyse der Kritik, so lautet die Überschrift dieses Textes von Charlotte Moos, Marco Bonavena und Johannes Hauer. Es geht in diesem Text einerseits um eine Kritik des linksradikalen Abschieds von der Arbeiterklasse, insbesondere in seiner antideutschen Spielart. Andererseits geht es darum, die Klasse als ein Verhältnis zu denken, das nicht auf ein Bild vom Industriearbeiter reduziert werden darf. Ich habe mich mit den drei Autoren getroffen, um mit ihnen über ihren Text ins Gespräch zu kommen. Dieses Interview werdet ihr in der kommenden Stunde hören. Zur Februarausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Thank you. Johannes Hauer, Marco Bonavena und Charlotte Moos, so heißen die Autoren eines Textes, der kürzlich in der Zeitschrift Phase 2 erschienen ist, Abschied von der Klassenmetaphysik, Formwandel der Klassengesellschaft, Paralyse der Kritik, so lautet der Titel dieses Textes und ich habe mich mit den dreien getroffen, um mit ihnen über ihren Text ins Gespräch zu kommen. Zunächst habe ich sie gefragt, in welchen Zusammenhängen sie über Klassenverhältnisse diskutieren und was ihnen am Sprechen der Linken über die Klasse aufgefallen ist. Vielleicht kann man sagen, dass wir drei eben schon seit jetzt mehreren Jahren zusammenarbeiten, eben in der Translib in Leipzig. Die Translib versteht sich als ein kommunistisches Bildungsprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, in einer öffentlichen Atmosphäre über kommunistische Theorie bzw. Theorie der kapitalistischen Klassengesellschaft sich auszutauschen und darüber eben in Verständigung mit anderen Kommunistinnen oder Interessierten zu kommen. Und wir sind alle drei in unserer Bildungsgeschichte mit Elementen sozusagen einer antideutschen Theorie groß geworden, wenn man so will, in der eben dieser Gedanke, dass die Klassentheorie, wie sie maßgeblich eben von Marx entwickelt wurde, obsolet geworden ist. Und wir haben eben im Zuge unserer gemeinsamen Beschäftigung diese sozusagen Verabschiedung der Klasse in ihrer antideutschen Variante eben schon länger diskutiert. Und der Artikel resümiert gewissermaßen unsere Diskussionen, die wir in den letzten Jahren auch geführt haben darüber. Punkt. Ja, und allgemeiner kann man vielleicht noch sagen zu dieser Frage, was denkt die Linke über die Klasse oder warum gibt es immer wieder diesen Abschied und dann auch wieder eine Hinwendung. Also einmal gab es jetzt sozusagen diese antideutsche Variante des Abschieds von der Klasse, der wir uns jetzt zugewendet haben. Und dann gibt es aber auch sehr viele, ja noch andere Varianten sozusagen. Also es gab eine allgemeine Tendenz in der Linken, kann man sagen, vielleicht ab den so 70er, 80er Jahren eben irgendwie diesen Klassengegensatz nicht mehr als so fundamental zu betrachten für eine Politik, auch für eine marxistische Theorie, sondern sich stärker entweder anderen Subjekten zuzuwenden, anderen Politiken, aber auch so eine marxische Analyse der Gesellschaft war nicht mehr so stark von einem Klassengegensatz bestimmt. Also an die Stelle traten dann zum Beispiel eher so eine Kritik an der Gesellschaft als Ganze, als gesellschaftliche Totalität, in der so eine allgemeine Entfremdung herrscht. Also das kam zum Beispiel in Deutschland stark von der kritischen Theorie, aber gab es auch halt in anderen Ländern, also auch in Frankreich und Großbritannien gab es irgendwie so Strömungen, also zum Beispiel auch so ein Linkspopulismus, zum Beispiel von Anis Laclau und Chantal Mouffe, die auch sich auf eine Art von der Klasse verabschiedet haben, anders jetzt, als es im deutschen Kontext der Fall ist. Genau, also es gab da schon so eine allgemeine Tendenz dazu. Also worüber wir auch diskutiert haben, ist, warum gab es diese Tendenz oder gibt es auch teilweise immer noch und wie kann man das auch selber wieder aus den gesellschaftlichen Entwicklungen heraus verstehen, also aus so einer Klassenneuzusammensetzung oder halt auch aus einer Veränderung der Klassenkämpfe, dass die nicht mehr so erscheinen oder eben dieser Auflösung der Arbeiterinnenbewegung so ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jetzt gab es das Stichwort von der Klassentheorie, wie Marx die erarbeitet hat. Das ist ja in dem Streit darum, ob man sich auf die Klasse bezieht oder nicht, selber ja auch umstritten. Es gibt verschiedene Interpretationen dann von Marx, ob da die Klassen, der Begriff der Klasse zentral ist oder eben nicht. Vielleicht wäre das auch interessant, wie ihr das seht. Also inwiefern bei Marx sozusagen ja die Klasse ein analytischer Begriff ist und was diesen Begriff dann ausmacht quasi. Ja, also es gibt ja, wie du auch schon angedeutet hast, eben auch Theorien, die gerade sich darauf gründen, eigentlich in Frage zu stellen, dass Marx überhaupt ganz zentral eine Klassentheorie erarbeitet hat. Also im deutschsprachigen Raum wäre dafür insbesondere eben zu nennen die Wertkritik, wie sie halt von Robert Kurz und Roswitha Scholz formuliert wurde. Der Ausgangspunkt der Verabschiedung der Klassentheorie geht dann ungefähr so zu sagen, naja gut, Marx hat da in seinem Kapital eben eine große Theorie eben des Werts und der ökonomischen Form entwickelt, aber in dem Kapitel, in dem es dann um die Klassen geht, also im letzten Kapitel dann im Kapital, da bricht er sozusagen nach wenigen Sätzen ab und das wird dann eben als Beweis dafür genommen, zu sagen, die Klassentheorie ist etwas, was Marx nicht entwickelt hat, das ist etwas, was letztlich nur was ist, was sozusagen auf seine Kapitaltheorie aufsetzen würde und sei letztlich eben nicht wesentlich für das Verständnis der kapitalistischen Klassengesellschaft. Wir hingegen gehen davon aus, dass das, was Marx im Kapital eben entwickelt, eben eine Theorie der kapitalistischen Klassengesellschaft ist. Also das, was Marx im Kapital entwickelt, ist eben eine Analyse bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse als Verhältnisse eben der Menschen zueinander, aber eben nicht der Menschen als irgendwie abstrakt bestimmt, als irgendwie einfach nur Warensubjekte, die auf dem Markt sich begegnen und dort irgendwie in Tausch treten, sondern eben als Klassensubjekte, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen, vermittelt eben über das Eigentum. Das heißt, die einen haben eben kein Eigentum. Das bedeutet, sie sind letztlich abhängig davon, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die einzige Ware, die sie eben besitzen, und die andere Klasse, also die kapitalistische Klasse, verfügt eben über letztlich die Produktionsbedingungen, die notwendig sind, um eben die eigene Subsistenz zu produzieren. Das ist die eine Dimension dieses modernen Klassenverhältnisses, das Marx erforscht. Das hat eben aber auch ein sozusagen historisch-dynamisches Element. Das bedeutet, im kapitalistischen Produktionsprozess, der eben durch diese beiden Klassen bestritten wird, erneuert sich eben genau dieses Klassenverhältnis eben immer wieder. Das heißt, die eigentumslosen Lohnarbeiterinnen sind eben gezwungen, ihre Arbeitskraft eben für Lohn zu verkaufen, der eben gerade dazu hinreicht, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren, während auf der anderen Seite die Kapitalisten eben ihr Kapital in diesem Produktionsprozess vermehren. Und das bedeutet eben, dass dieser ökonomische Prozess, der, wie eben eingangs gesagt, in der Wertkritik als ein rein ökonomischer Prozess, eben als ein verselbstständigter, durch den Fetischismus sich auszeichnender Prozess beschrieben wird, dass der ganz wesentlich eben beruht auf der Ausbeutung im Produktionsprozess und andererseits beruht auf der Kommandogewalt eben der Produktionsmittelbesitzenden über diejenigen, die eben gezwungen sind, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. Das heißt, dass in eben diesen ökonomischen Prozess selbst Ausbeutung und Herrschaft ganz wesentlich eingelassen sind und dass eben diese ökonomischen Formen, diese Klassenbeziehungen beständig reproduzieren. Ja, also das heißt, wenn man jetzt Klasse so versteht als dieses soziale Verhältnis, was grundsätzlich die kapitalistische Produktionsweise auch strukturiert, was Marco meinte, also in der Beziehung zum Eigentum, dann ist da auch wichtig oder was uns auch wichtig ist, es gibt halt jetzt nicht eine Gruppe, die oder die Klasse hat insofern keine Substanz oder eine positive Identität bei Marx und das, glauben wir, ist halt sehr wichtig, also es ist jetzt nicht zum Beispiel die industrielle Arbeiterklasse, die gleichzusetzen ist mit der Klasse, sondern Klasse ist erstmal halt bestimmt durch dieses soziale Verhältnis zum Kapital und dadurch, dass die kapitalistische Produktionsweise eher selbst sehr dynamisch ist, also darauf beruht immer die Produktivkraft weiterzuentwickeln, immer wieder die Produktion umzuwälzen, die Produktion auszudehnen, den Arbeitsprozess zu verändern, dadurch ist natürlich auch die Klasse kein starres Gebilde, sondern verändert sich halt historisch immer wieder. Also ist immer wieder in einem Wandlungsprozess und nicht bestimmbar als ein festes Bild. Und es gibt ja so Bilder von der Klasse, die so rumschwirren, also immer noch auch, dass es halt vor allem die des Industriearbeiterproletariats, was heute natürlich so nicht mehr existiert oder nur einen Teil sozusagen der Lohnabhängigen ausmacht. Und klar, das war natürlich Anfang oder in der Industrialisierung und auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Industriearbeiterklasse so oder die Industriearbeiterschaft war identitätsbildend für die Arbeiterbewegung und es gab die Gewerkschaften, es gab eine ganze Arbeiterkultur, die sich um diese Industriearbeiterschaft gebildet hat und die ist nach und nach erstmal verschwunden, also zumindest jetzt hier in den Industrieländern. Und es hat einen Wandel stattgefunden, sozusagen der Lohnabhängigen, was die arbeiten, wie gebildet die sind. Und es gibt auch immer wieder einen Wandel in Familienverhältnissen, in was dann eigentlich gearbeitet wird. Also der Dienstleistungssektor hat sich ausgedehnt und all solche Sachen. Und die Klasse der Lohnabhängigen ist sozusagen keine, das kann man nicht als positives Bild irgendwie festhalten, ja. Ja, das ist auch was ich in eurem Artikel zentral fand, eben sozusagen Klasse eher als einen Prozess zu fassen, wo das Proletariat immer wieder ein neues Gesicht bekommt oder sich neu zusammensetzt, anstatt quasi an diesem einen Bild eines bestimmten Stadiums dieses Prozesses quasi festzuhalten. Jetzt hattet ihr sozusagen in eurer Vorrede auch schon die antideutsche Theorie erwähnt, die ja einen ganz gewichtigen Grund anführt, sich zu verabschieden von dem Begriff der Klasse, und das ist die historische Erfahrung des Nationalsozialismus, wo, glaube ich, auf zwei Ebenen halt irgendwie angesetzt wird, um ja sozusagen gegen den Begriff der Klasse zu sprechen. Die eine Ebene ist zu sagen, ja, das Arbeitermilieu oder die Arbeiter, das Proletariat, die eben sozusagen vorher Hoffnungsträger waren von Emanzipation, es hat sich erwiesen, dass dieses Milieu halt nicht Träger des Widerstands quasi ist, und sondern im Gegenteil den Nationalsozialismus mitträgt oder zumindest nicht in der Lage ist, wirksamen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu organisieren. Und auf der anderen Seite der Begriff der Volksgemeinschaft, wo gesagt wird, ja, in der Volksgemeinschaft schließen sich Kapital und Arbeit zusammen. Das ist quasi die Aufhebung der Klassengesellschaft auf dem Boden des Privateigentums, so sind die Ansätze in der antideutschen Theorie, das zu sagen. Was würdet ihr denn darauf erwidern? Inwiefern macht das sozusagen trotzdem auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung ist nicht obsolet, von Klasse zu sprechen? Zu Beginn würde ich erstmal sagen, müsste man den Blick sozusagen ein bisschen weiten. Also dass man erstmal sagt, okay, sich auf den Nationalsozialismus alleine zu fokussieren, wäre schon so ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man müsste, denke ich, die ganze Geschichte seit der Spitzenzeit der Oktoberrevolution in den Blick nehmen. Das heißt, eine Geschichte sozusagen von revolutionären Anläufen der Arbeiterinnenbewegung im 20. Jahrhundert, die dann aber eben sich nach der Oktoberrevolution in Russland eben nicht fortgesetzt hat, beziehungsweise wo eben diese Arbeiterinnen-Revolten, Aufstände, Revolutionsversuche eben immer wieder niedergeschlagen worden sind von der Konterrevolution, aber natürlich auch an inneren Widersprüchen eben zugrunde gegangen sind. Also das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber ich denke, diese Vorgeschichte sozusagen von Revolutionsanläufen und Konterrevolution müsste man sozusagen erstmal als Vorgeschichte des Nationalsozialismus oder eben auch noch breiter des Faschismus erstmal überhaupt zur Kenntnis nehmen. Das wäre, denke ich, das eine. Und dann wäre zu überlegen, inwiefern der Faschismus und der Nationalsozialismus ja gerade auch Antworten waren auf eben das drohende Potenzial eben einer sozialistischen Umwälzung in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Also vielleicht ganz schön kann man das eben an Carl Schmitt sehen, der eben im Anblick der sozialistischen Arbeiterbewegung sozusagen seine politische Theorie formuliert, die eben als ja, Ausgangs- oder Fixpunkt eben immer die Auflösung der homogenen, geordneten Gesellschaftsformation hat, der dann eben auch im Verlauf seiner Arbeit halt zur Diktatur sozusagen tendiert, die eben den Bestand der Ordnung gegen eben dieses antagonistische Element, eben das sozialistische Proletariat, verteidigen oder wiederherstellen soll. Also meine These oder mein Zugang dazu wäre zunächst erstmal zu sagen, naja gut, es stimmt natürlich, dass die Arbeiterinnenbewegung den Faschismus nicht verhindert hat. Die Frage ist natürlich aber dann erstmal, okay, wie erklären wir uns sozusagen diese Niederlage im Angesicht dieser faschistischen Konterrevolution? Und eine Tendenz wäre eben, die, glaube ich, in dieser sozusagen Volksgemeinschaftstheorie existiert, wäre eben zu sagen, naja, es ist letztlich so, dass die Arbeiterinnen aufgrund, sagen wir, ihrer autoritären Charakterstruktur, aufgrund ihrer ideologischen Verblendung letztlich unfähig sind zur Revolte und vielmehr eben nur fähig sind zur konformistischen Revolte, die dann eben hineinführt in den Staat oder im schlimmsten Falle eben in ja, den Autoritarismus oder eben gleich in den Faschismus bzw. Nationalsozialismus. Ich denke aber, dass das eben historisch einfach überhaupt nicht stimmig oder triftig ist, das so eindeutig zu begreifen. Ich denke, es wäre wichtig, dann darauf hinzuweisen, dass die Arbeiterklasse schon die Klasse in der Gesellschaft war oder die Gruppe in der Gesellschaft war, in der der Faschismus sozusagen den wenigsten Einfluss erstmal gewinnen konnte und die eben auch im Widerstand gegen den Faschismus und den Nationalsozialismus gekämpft hat, aber eben verloren hat und durch die Konterrevolution zerschlagen wurde. die sich ja auch dann zunächst erstmal gegen die Organe eben der Arbeiterinnen gerichtet haben, also gegen die Sozialdemokratie, gegen die Gewerkschaften, gegen die Kommunistische Partei etc. Also das wäre das eine. Es stimmt aber dann, dass eben nach der Zerschlagung auch der Arbeiterinnenbewegung und der terroristischen Integration der Arbeiterinnen in eben dieses nationalsozialistische Regime es durchaus eben so war, dass auch nicht unbedeutende Teile eben der Arbeiterinnenschaft gerade in Deutschland sich haben einspannen lassen für das vor allem auf eben einer antisemitischen Feinderklärung basierende Regime haben einspannen lassen. Und das verweist eben durchaus auf die Ambivalenz sozusagen von proletarischer auch Subjektivität, die, wie die kritische Theorie eben entwickelt hat, durchaus auch durch autoritäre Charakterstrukturen geprägt ist, die eben aus den auch Familienverhältnissen unter anderem stammen, aber die eben auch vermittelt werden dann durch einen sozusagen patriarchalisch organisierten Arbeitsprozess, in dem eben die Arbeiterinnen sozusagen Befehlsempfänger sind, in denen dann möglicherweise Identifikationen eben mit der Autorität stattfinden und diese eben auch ansprechbar oder anfällig macht für eben die Verlockung faschistischer Agitatoren und einer faschistischen Bewegung, die eben Stärke und Autorität vorstellt. Nichtsdestotrotz sollte man auch nicht vergessen, dass der Nationalsozialismus natürlich weiterhin eine Klassengesellschaft war, in der Ausbeutung weiterhin stattfand, in der Streiks niedergeschlagen wurden, in denen die Reallöhne und so weiter gesenkt wurden und so weiter und so fort. Also diese Idee der Volksgemeinschaft im Sinne einer irgendwie sich harmonisch dann fügenden Einheit, in der die Arbeiterinnen sozusagen dann jubelnd eingestimmt hätten, das wäre auf jeden Fall ein falsches Bild sozusagen von der Realität des Nationalsozialismus. Ich denke, wir könnten dann direkt vielleicht übergehen zur nachfaschistischen Entwicklung. Weil man könnte jetzt ja auch sagen, in Deutschland hat der Nationalsozialismus ja eben auch eine Nachgeschichte eben. Also er lebt sozusagen in der postnarzisstischen Gesellschaft fort. Er lebt fort einerseits eben in der fortexistierenden Schwächung halt der Arbeiterinnenorganisation, von deren viele Mitglieder eben umgebracht wurden. Er lebt fort darin, dass der Massenmord an eben 6 Millionen Juden und Jüdinnen letztlich auch ja eine kollektiv begangene oder zumindest bekannte Tat war, die sich im Massenbewusstsein niederschlägt. Er lebt aber dann eben auch fort in einer Art von Sozialpakt, in dem Arbeiter vermittelt über die Gewerkschaften zusammen mit den Unternehmern eben einen sozialen Ausgleich erzielen sollen für sozusagen das Wohl der Allgemeinheit etc. Also in Form eben, in denen der Klassenkonflikt analog der Volksgemeinschaftsideologie kanalisiert werden soll oder allgemein eben in einem insgesamt konservativen, autoritären Klima, das halt das postfaschistische Deutschland prägte. Und das Ganze wird dann eben nochmal amalgamiert mit einem Aufschwung, der dann eben nach dem Krieg einsetzt, der dann zu einem Boom führt, in dem auch die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen sich verbessern, eben aber eben auf der Grundlage sozusagen dieser politisch-kulturellen Integration. Du hast jetzt schon die Nachkriegszeit angesprochen, und wenn man das nochmal sozusagen zurückbiegt auf die Frage, inwiefern kann man von einer Klassengesellschaft ausgehen oder nicht, würden ja dann viele Ansätze auch von einer kritischen oder linken Soziologie sagen, okay, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade mit der Prosperität, da etabliert sich der Wohlfahrtsstaat in den westlichen Ländern, also es gibt einen starken Sozialstaat, der ja dazu führt, dass sowas wie Mittelschichten größer werden und es vielleicht wie so einen Puffer gibt in diesem Konflikt von Kapital und Arbeit, und das sozusagen Sozialstaat auf der einen Seite, Mittelschicht auf der anderen Seite, dass das eigentlich Gründe dafür sind, nicht mehr von der Klassengesellschaft auszugehen. Was würdet ihr denn da drauf erwidern? Zu der Frage dieser Mittelschichtsgesellschaft, ja, der Nachkriegszeit. Ja, es ist ja schon so, dass eigentlich diese, oder ich glaube, Peter Brückner hat darauf, glaube ich, auch mal hingewiesen, dass diese Nachkriegszeit eigentlich, ja, wie nochmal so eine Art positive Fortsetzung eigentlich der Träume des Nationalsozialismus waren, also ohne eben kriegerischen Mitteln und so weiter das Ganze so betreiben zu müssen, hatte man da dann eben so diesen allgemeinen Volkswohlstand und hat sich da eben auf die Schulter geklopft, dass man jetzt eben so diese Klassengegensätze eigentlich aus der BRD zumindest dann so verbannt hatte. Der Klassenfeind stand ja dann auf der anderen Seite in der DDR, und man selber in der BRD hatte sozusagen endlich diese wirklich homogene Gesellschaft, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, wie es dann ja auch hieß, ich glaube von Helmut Schelsky, einem ehemaligen Nazi-Soziologen. Und diese Vorstellung, ich denke, das ist halt ganz wesentlich auch eines dieser Elemente, die schon angesprochen wurden, von diesem Fortleben des Nationalsozialismus im Massenbewusstsein. Und das wurde dann ja auch von der SPD in einer anderen Weise noch mitgetragen, indem sie auch sich dann eben von dem Klassengegensatz verabschiedet hat im Godesberger Programm und an die Stelle dessen ja eigentlich eine nationale Staatsbürgerschaft gestellt hat, die nun die Menschen eben über die ehemaligen Klassengrenzen hinweg verbinden soll in Deutschland. Und ja, ich denke, also es wird jetzt uns oder anderen, die eben ja diesen Klassengegensatz wieder stärker in den Mittelpunkt der theoretischen Auseinandersetzung und des Begreifens der Gesellschaft zu rücken versuchen, also uns wird eben öfters auch vorgeworfen, ja, dass man damit ja eigentlich irgendwie unkritisch über den Nationalsozialismus hinweggehen würde und so tun würde, als hätte es den gar nicht gegeben und so weiter. Und ich denke eben, das Problem ist eben genau umgekehrt, also dass dieses Festhalten an dieser Mittelstandsideologie oder an dieser Behauptung, es gäbe eben keine Klassen mehr oder sie seien irrelevant oder eigentlich lebten wir eben in so einer total ausgeglichenen, harmonischen Gesellschaft, dass das eben in einer unguten Kontinuität zu diesem Selbstverständnis der deutschen postfaschistischen Gesellschaft steht und dass das eben auch wirklich die, wenn auch nicht großartigen, aber doch bestehenden sozialen Konflikte rund um Ausbeutung, die es eben auch in dieser Gesellschaft gibt, ausblendet und sich einfach an diesen bestehenden Konflikten und der zugrunde liegenden Ausbeutung und Entfremdung auch desinteressiert zeigt. Und ja, ich denke eben, dass es wirklich das wirksamste Mittel gegen dieses Fortwesen des Postfaschismus ist, jedes Augenmerk eben zu legen, genau auf die Konflikte und die zu verstärken, da wo sie da sind. So. Ja, diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die wird ja sehr gerne von Soziologen herangezogen als so der Maßstab aller Dinge, also diese 30 Jahre, die goldenen 30 Jahre dieser Prosperität und wo sich dann halt der breite Sozialstaat formiert und die Lohnabhängigen eigentlich auch einen Anteil haben am produzierten Reichtum, ist sozusagen so eine Absicherung gibt und oder was dann ja auch zum Beispiel als Fahrstuhleffekt beschrieben wurde, also die Anhebung des Lebensstandards, das war ja auf jeden Fall Fakt, dass das passiert ist und trotzdem ist diese Rede auch der Mittelschicht und des Wohlfahrtsstaat, glaube ich, auch auf eine Art ideologisch. Also das geht ja so ein bisschen davon aus, von so einer Stabilität des Kapitalismus, also die ist ja, würden wir sagen, nicht geben kann. Also wenn man auch die marxische Krisentheorie, also wenn man da dahinter steht und also die sich auch, würde ich sagen, in der Realität zeigt. Also es gab eigentlich keine Phase im Kapitalismus, wo es nicht auch Krisen gab und wo sozusagen die Produktion über länger als irgendwie 30 Jahre stabil war. Und auch in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Kriseneinbrüche und das gehört sozusagen zum Kapitalismus dazu. Also Soziologen, die auch immer über diese 30 goldenen Jahre da reden, da klingt das immer so, als würden die so hoffen, dass irgendwie, dass es doch halt so einen sozial gut integrierten Kapitalismus geben kann. Aber gerade so in den letzten, also eher dann wieder seit den 80er Jahren oder seit der Akkumulationskrise des Kapitals in den 70er Jahren, gab es eigentlich eher eine Verschlechterung der Reproduktionsbedingungen der Lohnabhängigen. Also das Kapital muss seine Profitrate wieder stabilisieren und dadurch kam es halt eigentlich schon zu einem großen Angriff auf die Reproduktionsbedingungen der Arbeiterinnenklasse, also in den USA, in Großbritannien, aber auch dann ein bisschen später versetzt auch in Deutschland. Also es gab ja diese Ausweitung des Niedriglohnsektors, es gab die Agenda 2010, es gab Verschlechterungen der Tariflandschaft, also und irgendwie überhaupt eine Schwächung der Gewerkschaften weiter. Ja, also alles in allem eine erhöhte Ausbeutung der Lohnabhängigen und eine Schwächung der Organisierung, woran man sozusagen sieht, es kann diese Stabilität geben, mal für 20, 30 Jahre, aber die wird nicht von Dauer sein. Und diese Nachkriegszeit, das war ja eher eine Ausnahme als die Regel sozusagen. Und mit der Mittelschicht, also einmal haben sich ja seit den 80ern gehen auch in den meisten Ländern auch die Reallohnentwicklungen wieder zurück. Und klar gibt es irgendwie auch immer noch Schichten in der Arbeiterinnenklasse, die sozusagen ein bisschen höheres Einkommen haben. Trotzdem hat erstmal ein Großteil der Lohnabhängigen, also vor allem die untere Hälfte, kann man jetzt auf jeden Fall nicht als Mittelschicht bezeichnen. Und allgemein finden wir es wichtig, sozusagen Klassenverhältnisse nicht so zu denken im Schichtmodell. Also das kann man sich natürlich angucken und es gibt da Unterschiede zwischen mit Einkommen, Bildungsniveau, und das ist auch wichtig für die Frage von einem Bildungsprozess der Klasse. Aber das ändert ja nichts daran, dass alle Lohnabhängigen, die sozusagen ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen, in ja eben diese Eigentumslosigkeit teilen. Also ich würde schon immer noch heute auch von dieser geteilten Erfahrung ausgehen, also dass man sozusagen, egal welcher zum Beispiel Einkommensschicht man sich jetzt befindet, teilt man so eine Erfahrung der Proletarität in dem Sinne, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss und insofern immer auch bedroht ist davon. Also man kann immer seinen Job verlieren, was ja auch immer dann auch gerade in Krisenzeiten passiert. Oder jetzt zum Beispiel am Beispiel Siemens sieht man auch gut, also auch ausgebildete industrielle Facharbeiter können ihre Arbeit verlieren. Einfach weil das Kapital natürlich auch ausweicht, wieder neue Zweige sucht und oder auch pleite, also Unternehmen pleite gehen können etc. Es gibt immer so eine Bedrohung, man hat immer ein Risiko, mit dem man leben muss, und gleichzeitig gibt es auch immer diese Erfahrung, dass man nicht über, also wenn man angestellt ist, dass man nicht über den Arbeitsprozess verfügt, also dass man nicht sozusagen autonom ist in der Zeit, in der man arbeitet. Also man ist in einer Hierarchie, jemand anderes bestimmt, was man zu tun hat. Man kann nicht über Pausenzeiten bestimmen, über die Arbeitsintensität. Man ist sozusagen nicht frei da in seinen Entscheidungen, was irgendwie als Erfahrung verarbeitet werden muss. Und das teilen erstmal viele Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt qualifiziert sind oder nicht qualifiziert. Du hast uns jetzt quasi schon in die Gegenwart geführt mit dem, was du ausgeführt hast. Und ich finde es da interessant, vielleicht da auch nochmal einen Vergleich aufzumachen, wenn wir nochmal von der historischen Arbeiterbewegung quasi ausgehen, die ja zentral getragen worden ist von dem Industrieproletariat, wo das Industrieproletariat halt eben sozusagen aufgetreten ist als die Klasse, die halt ja sozusagen Konflikt aufmacht, erstmal an Arbeitszeit, an Arbeitsbedingungen und an der Lohnhöhe, und davon ausgehen dann aber auch sozusagen ein Streit, der ja sozusagen die Systemfrage stellt quasi. Wenn man sich da die jetzigen Verhältnisse anguckt und sozusagen feststellt, okay, die Industriearbeiterschaft ist vielleicht nicht mehr so zentral, wie das damals gewesen ist. Es hat eine Neuzusammensetzung der Klasse stattgefunden. Was sind denn da sozusagen für Schichten oder ein Typ von Proletariat, das heute sozusagen diese Auseinandersetzung vielleicht führt, und welche Konflikte würdet ihr da heute als zentral erachten? Ich dachte, es wäre vielleicht auch nochmal gut anzusetzen bei der Frage, was die Spezifik der alten Arbeiterinnenbewegung eigentlich war, also was du eben gerade schon mit der zentralen Stellung des Industrieproletariats eben hervorgehoben hast. Ich denke, man könnte es vielleicht auch in eine Richtung versuchen zu reformulieren, dass man sagt, okay, diese frühe Arbeiterinnenbewegung stand noch in sozusagen der Durchsetzungsgeschichte überhaupt der kapitalistischen Gesellschaft, im Sinne dessen, dass sie eben einerseits die Demokratie und eben ganz basale Rechte eben erstmal erkämpfen musste und dass sie andererseits auch ökonomisch eben in einer ziemlich prekären Situation war, innerhalb einer Umwelt, die geprägt war durch eben noch eben vorkapitalistische Überreste, die zu der Zeit aber stark waren. Also die Bauernschaft war noch stark, sozusagen das alte Regime war noch stark, und die Arbeiterinnen haben sozusagen, oder insbesondere eben die Industriearbeiterinnen, haben eben gewissermaßen regelrecht einen eigenen Stand innerhalb dieser alten Gesellschaft gebildet, der sich durch vielfältige auch Umgangsformen dann eben abgesetzt hat von der restlichen Gesellschaft, sowohl dann gegenüber sozusagen, oder vor allem ganz zentral eben gegenüber der bürgerlichen Klasse, was dann halt vermittelt war über bestimmte Werte, Normen, Anschauungsweisen und so weiter. Aber eben fundiert war darin, dass die Arbeiterinnen eben in eigenen Vierteln wohnten, die Arbeitsbedingungen teilten und so weiter und so fort. Nach unserer Auffassung könnte man aber dann durchaus sagen, also mit dem Industrieproletariat oder dieser alten Arbeiterinnenbewegung verbunden war aber eben auch noch eine noch nicht vollständige Durchsetzung eben kapitalistischer Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Und Proletarität zeichnet sich im Wesentlichen eben dadurch aus, durch die Eigentumslosigkeit und durch den letztlich Verlust sozusagen aller Grundlagen, aller Fundamente, auf die gebaut werden kann, was eben jetzt gerade auch in der Nachkriegskonjunktur dann die Auflösung des proletarischen Haushalts war und Reste von proletarischer Subsistenzproduktion und eben letztlich die vollkommene Abhängigkeit der Lohnabhängigen eben auch vom Markt und ja des Konsums vom Markt. Vor dem Hintergrund könnte man vielleicht erstmal sagen, das, was wir jetzt in den letzten ja rund 30, 40, 50 Jahren eben beobachten können, ist wirklich die Vollendung dieser Proletarisierungstendenz, also die Auflösung aller ständischen Momente, die eben der alten Arbeiterinnenklasse noch zukamen und die vollständige, restlose Integration dieser letztlich eigentumslosen Menschen in den kapitalistischen Markt, in den kapitalistischen Weltmarkt. Und damit einhergeht eben aber auch die Auflösung irgendwie einer kollektiven Identität, die eben die Leute auch positiv sozusagen zusammenschweißt über Formen von eben geteilten Sozialzusammenhängen und der gleichen Arbeiten, des gleichen Lebensvollzugs und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund sprechen wir in dem Artikel auch davon, dass die Proletarisierten heute vor allem durch diese negative Erfahrung zusammengehalten werden, also durch die verallgemeinerte Unsicherheit, insbesondere auch wegen also prekäre Arbeitsverhältnisse, drohende Arbeitslosigkeit, Stress, Flexibilisierung und so weiter. Dass es aber eben heute keine kollektive, positive Identität gibt, auf die sich berufen werden könnte, wie die alte Arbeiterinnenbewegung. Und das, was wir jetzt insbesondere seit der Krise von 2007, 2008, 2009 beobachten können, ist einerseits eine Rückkehr von sozialen Kämpfen in einem Massenmaßstab, die natürlich alle letztlich davon ausgehen, dass die Leute sozusagen proletarisierte sind, die diese Krise erleben als Verlust von Arbeitsplätzen, als steigende soziale Kosten beziehungsweise als Rückbau des Sozialstaates, als Prekarisierung eben ihrer Lebensbedingungen und die deshalb eben wieder vermehrt mit einigermaßen einheitlichen Zielen eben auf die Straße gehen. Also insbesondere eben dem Ziel, die Austeritätspolitik, die damals verabschiedet wurde, zurückzunehmen, was sich eben niederschlug in Massendemonstrationen und in Streiks und so weiter und so fort oder dann später in den Platzbesetzungen. Aber dass sich eben in sozusagen diesem Kuddelmuddel, dieses Kampfzyklus seit der Krise eben keine sozusagen irgendwie vereinheitlichende Figur oder keine besonderen Segmente sozusagen herausgeschält hätten, die gewissermaßen die Führung in diesen Protesten übernommen hätten, sondern vielmehr eben eine ziemliche ja, Heterogenität und auch Konfusion oder so vielleicht eher vorherrschend war, die eben auch ein Ausdruck genau dieser von uns, denke ich, beschriebenen Klassenzusammensetzung eben ist. Also was auf jeden Fall auffällig ist in diesen Kämpfen, die es gab, dass die sehr verschiedene Orte haben. Also es gibt nicht mehr nur so die Fabrik als Kampfterrain, sondern eben auch die soziale Reproduktion. Das heißt, auch zum Beispiel Wohnraum ist ein wichtiges Terrain, wo gekämpft wird, wo Kämpfe stattfinden oder allgemein. Also auch, es geht nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern auch eben die Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit oder es gibt auch halt dann die Riots, die wir gesehen haben, die es gab, zeigen halt, okay, es finden halt auch Kämpfe statt, weil Leute gar nicht mehr so richtig integriert sind. Also genauso ausdifferenziert wie die Arbeiterinnenklasse sind halt auch die Kämpfe und die Forderungen und es gibt dann eine Vielzahl so dieser Kämpfe, ohne dass jetzt gerade da eine Vereinheitlichung stattfindet und das war aber sozusagen auch immer das Schwierige in der ganzen Geschichte sozusagen von Klassenkämpfen und des Kapitalismus, weil was auch sozusagen noch so sehr auffällig ist, sowohl von Leuten, die sagen, dass man sich nicht mehr auf die Klasse, also auf die Klasse nicht mehr bauen kann, ist ja sozusagen die Klasse als was Negatives zu sehen, also so das Proletariat als die Deppen, die es sozusagen die ganze Zeit in der Geschichte schon nicht hinbekommen haben und auch nicht hinbekommen werden, weil sie jetzt so integriert sind und weil sie sozusagen diesen Gegensatz auch gar nicht mehr erfahren. Und das ist so ein bisschen das andere Bild, also so nur die andere Seite der Medaille von dem, was so ein bisschen die traditionelle Arbeiterbewegung hatte, so, zu denken, das wird eh automatisch passieren und die Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt und wird irgendwann so stark werden, dass sie halt sozusagen den Kapitalismus umwälzen kann, dass sie eine starke Organisation hat, um sozusagen die Macht zu übernehmen. Und beides ist, also das eine zeichnet halt dieses positive Bild, das andere dieses negative. Und ich glaube, die Normalität im Kapitalismus ist aber, und das sehen wir jetzt halt auch, dass es erstmal Lohnabhängige gibt, die recht isoliert voneinander sind, die in Konkurrenz stehen, die erstmal individuell sozusagen gucken, wie sie ihr Leben bestreiten. Also wo jetzt nicht so automatisch eine Organisierung stattfindet und ein solidarisches Miteinander, sondern das ist sozusagen das, was hergestellt werden muss, wo auch Kommunistinnen mit dafür kämpfen müssen. Und das ist halt nicht die Regel, sondern die Regel ist erstmal, dass der Kapitalismus sich als relativ stabil erwiesen hat und auch die Leute jetzt nicht unmittelbar wissen, wie sie diese Scheiße sozusagen auflösen sollen. Also das ist sozusagen auch eine immense Aufgabe, wie jetzt solche Kämpfe, die schon auch in den letzten Jahren ja wieder stärker geworden sind, wie man die verbinden kann und wie man da einen Prozess von einer Klassenorganisierung herstellen kann. Aber das, denke ich, wäre auf jeden Fall wichtig, auch in so einer Linken zu diskutieren, also was überhaupt die Situation ist und was es bräuchte, um das sozusagen auch weiter voranzubringen. Vielleicht würde da eine abschließende Frage von mir ansetzen. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, das ist mir auch beim Lesen eures Artikels durch den Kopf gegangen, dass ihr schreibt, Klasse ist sozusagen keine positive Identität, sondern es ist sozusagen ein negatives Verhältnis im Bezug zum Kapital. Und jetzt stellt man aber fest, okay, du hast das als Problem formuliert, dass es nicht gelingt, die Kämpfe, die es durchaus gibt zurzeit, die zu vereinheitlichen oder zumindest auf dieses weitläufige Ziel der Überwindung des Kapitalismus hin sozusagen zu organisieren. Und dann, wenn man das wiederum mit der alten Arbeiterbewegung vergleicht, könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es genau diese Identität mit der ganzen Kultur drumherum, mit einer sehr gleichen Lebenserfahrung quasi, vielleicht ist es genau diese Identität, die da sozusagen dazu verholfen hat, so eine Einheit überhaupt herzustellen. Also, und das ist ja ein Problem, da würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Also ich denke ja schon, dass es gemeinsame Erfahrungen gibt, aber die sind eben von einer allgemeineren Art als die gemeinsamen Erfahrungen, das waren, die in der alten Arbeiterbewegung existent waren. Also heute kann man eben ein alternativer Typ sein, der so seine 20 Stunden in der Werbeagentur arbeitet oder so und mit dem Rennrad fährt, oder man kann halt immer noch bei Mercedes am Band stehen oder beziehungsweise da vielleicht ein Techniker sein oder sowas. Oder man kann eben ja aus der Ukraine kommen und hier illegal putzen. Das sind natürlich alles ganz verschiedene Hintergründe, aber was schon gesagt wurde, ist ja, es gibt eben auch schon gemeinsame Erfahrungen, eben die Eigentumslosigkeit, die Angst vor dem Verlust von dem Arbeitsplatz, die Notwendigkeit vielleicht umzuziehen, Leute hinter sich zu lassen und so weiter, um ein Auskommen zu finden. Wohnraum ist jetzt zum Beispiel auch in einigen Städten was sehr viele Leute miteinander verbindet. Und ja, ich denke, man kann es nicht auf der Ebene von Kultur wahrscheinlich als einer bestimmten Milieu zugehörigen Kultur auflösen. Aber man kann es, denke ich, schon auf der Ebene von Erfahrungen vielleicht angehen. Und da müsste man dann wahrscheinlich, vielleicht auch in der Kunst oder sowas, Sachen darstellen, sodass sich eben andere Leute darin auch wiedererkennen können vielleicht oder so. Also ich denke, das müsste aber etwas vermittelter passieren, weil es nicht nur die Leute betrifft, mit denen man eh in die gleiche Kneipe geht oder sowas. Ja, ich denke, dass es aber auch durchaus so ist, dass jetzt jenseits des Vorhandenseins einer gemeinsamen Identität in den sich zuspitzenden Widersprüchen, wie eben jetzt in der schon angesprochenen Krise 2008, durchaus sich sozusagen eine Vereinheitlichung eben rausgebildet hat in den Zielen oder so, die Leute halt auf die Straße getrieben hat und die über diese ganzen durchaus unterschiedlichen Tätigkeiten und unterschiedlichen Erfahrungshintergründe hinweg dazu geführt haben, dass Leute halt massenhaft gemeinsam demonstriert und gestreikt, teilweise auch randaliert haben. Und das ist, denke ich, eine Tendenz, dass eben dieser Kapitalismus eben nicht widerspruchsfrei funktioniert, dass er eben eine soziale Krise letztlich auch weiterhin produzieren wird für die Leute, die sie als eben drohende Existenzverlust erfahren werden oder als eben Untergrabung ihres Lebensstandards und so weiter, der Leute gemeinsam auf die Straße treiben wird, also sozusagen auch von der Seite her negativ, aber trotzdem eben vereinheitlichend auf eine gewisse Weise. Es ist dann durchaus so, dass eben in den Auseinandersetzungen oder in diesen Protesten sich nicht wirklich eine sinnvolle, vielleicht auch Aufhebung dieser Unterschiedlichkeiten eben rausgebildet, dass diese Bewegung der Platzbesetzungen zum Beispiel letztlich sich schon in ziemlich diffusen Ideen von wirklicher Demokratie und einer Anklage der schlechten Politiker und der irgendwie gierigen Banker und so weiter niedergeschlagen hat. Aber dass man ja auch vielleicht erstmal sagen könnte, naja, wir sehen halt jetzt möglicherweise den Beginn eben einer neuen Epoche von eben Klassenkämpfen, von sozialen Auseinandersetzungen und dass es halt auch immer einen historischen Lernprozess gibt, in dem die Leute halt erstmal wahrscheinlich auch mehrmals scheitern werden. Das ist ja sozusagen auch die historische Erfahrung, die man aus der Arbeiterbewegung halt hernehmen könnte, die ja auch nicht als irgendwie in sozialistischen Parteien organisierte Arbeiterinnenbewegung auf die Welt gekommen ist, sondern ja durchaus, wie es beispielsweise Thompson beschreibt in seinem Making of the English Working Class, auch ein Flickenteppich sozusagen von unterschiedlichen Tätigkeiten war, die nichts sozusagen an einer positiven Identität gemeinsam hatten, die aber alle sozusagen mit einer gemeinsamen negativen Erfahrung konfrontiert waren, nämlich der Untergrabung ihrer Existenzgrundlage, ihrer Tradition und so weiter. Ich meine es jetzt nicht im Sinne, dass man das jetzt einfach übertragen kann, als dass wir befinden uns jetzt wieder in dieser gleichen Situation, aber zumindest könnte man es erstmal als Analogie nehmen und als Ausgangspunkt eben dieses heutige Terrain sozusagen von Klassenzusammensetzung zu erkunden und eben auch von Formen von Klassenorganisation und von Bewusstseinsbildung, ja eben ohne es vorschnell als aussichtslos, fatalistisch sozusagen dann zur Seite zu legen. Eine zweite Tendenz, die jetzt eben erstmal auf der ökonomischen Seite sozusagen spielt, wäre die, dass eben auch diese ganzen neuen Sektoren, also sagen wir die immer größer werdende Logistikbranche, dass in der durchaus beobachtbar ist, dass dort jetzt neue Gewerkschaften entstehen, die eben auch durchaus zu militanteren Taktiken greifen, als es vielleicht jetzt die etablierte sozusagen Gewerkschaftsbürokratie eigentlich vertreten mag, die teilweise selbst ja sozusagen Rank-and-File-Organisationen sind, in denen dann mit dem Mittel der Blockade gearbeitet wird oder auch der Sabotage und dass wir gleichzeitig eben auch in China oder in Indien eben das Aufkommen von eben den gleichen sozusagen Formen von Arbeiterinnenwiderstand erstmal beobachten können, wie wir es halt auch für Europa oder die USA sozusagen historisch haben sehen können. Und wir sehen sozusagen halt eine neue Gemengelage mit neuen Entwicklungen, wo sich jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, das reicht ja alles nicht hin und man sieht ja nur, wie beschränkt das ist, auf jeden Fall ziemlich Wohlfall wäre und man stattdessen eher diese historische Offenheit, diese Auseinandersetzung einerseits eben betrachten müsste und andererseits eben auch sehen müsste, dass halt diese Widerspruchsdynamik des Kapitalismus halt eben nicht schwächer wird, sondern würde ich denken, doch eher sich jetzt weiter entfalten wird, also weil sozusagen die seit den 70er Jahren sich aufbauende, ja, könnte man vielleicht sagen, Überakkumulationskrise des Kapitals nicht gelöst worden ist, auch nicht in der letzten Krise, sondern eben diese ganzen sozusagen chronischen Überkapazitäten und Probleme der kapitalistischen Ökonomie alle weiter existieren, also die alle nur aufgefangen wurden durch staatliche Rettungspakete, und die alle das Kapital dazu treiben und den Staat dazu treiben, eben auf der vollen Front Arbeitsbedingungen anzugreifen, Lebensbedingungen anzugreifen, der Lohnabhängigen, also vermittelt über die soziale Daseinsvorsorge, also das Anheben des Rentenniveaus oder das Streichen der Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort. Und dass diese Entwicklungen auf jeden Fall im Gegensatz eben stehen zu den materiellen Bedürfnissen halt der Lohnabhängigen und dass die ja letztlich auch überhaupt keine andere Möglichkeit haben, als sich zu wehren, weil es gibt ja keine andere Ausweichbewegung, die sie halt machen könnten. Sie sind ja alle sozusagen in diesem System gefangen. Sie können nicht in irgendeine Subsistenzökonomie ausweichen oder so. Sie können auch nicht einfach Kapitalisten werden, sondern sie sind halt Lohnabhängige und sie sind halt gezwungen, sich als Lohnabhängige irgendwie am Leben zu erhalten und oder ihre Lebensbedingungen irgendwie zu verteidigen. Und die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, wäre eben, dass diese Verteidigung letztlich dann auch in eine Offensive übergehen könnte. Vielleicht noch zu dieser Frage, die jetzt ja letztlich mit der Kultur auch aufgeworfen wurde. Wie bildet sich überhaupt Klassenbewusstsein? Wie bilden sich Klassenorganisationen? Was sind da so die Bedingungen der Möglichkeiten? Geht es da nur um Theorien oder um geteilte Begriffe oder geteilte Erkenntnisse oder sowas? Oder hat das auch eine lebensweltliche oder eine affektive, symbolische Ebene? Denke ich, also schon, dass das ja sehr wichtig ist, dass man da auch eine neue Sprache sozusagen findet oder neue Bilder, neue Parolen auch und so weiter, die eben realistisch sind für die heutige Zeit und die eben wirklich nicht vorbeigehen an den Erfahrungen, auch an den Arten und Weisen, wie Leute denken, an dem Humor, an dem Witz der Leute, an der Visualität, mit der man eben heute kommuniziert und so weiter. Und das auf jeden Fall wenig sinnvoll ist, jetzt da einfach irgendwelche, genauso wie es wenig sinnvoll ist, Protestformen aufzuwärmen, die eben nichts mit zu tun haben mit der eigenen Lebenswirklichkeit. Wenn man zum Beispiel selbstständig ist, dann ist es schwierig, einen Betriebsrat zu gründen oder sowas. Genauso ist es eben letztlich Kitsch, also Arbeiterlieder oder sowas, jetzt eben wieder unter die Leute bringen zu wollen, die halt von ganz anderen Erfahrungen in irgendeinem Stahlwerk oder so ausgehen, das halt jetzt dummerweise in China steht. Also das, da denke ich, muss halt auch schon auf der kulturellen Ebene was passieren. Und was ich auch denke, ist, also das muss sozusagen modern sein. Es kann nicht nostalgisch sein, sonst wird es eben kitschig und geht eben auch an der wirklichen Zusammensetzung der Klasse heute vorbei. Und was eben auch, denke ich, wichtig ist oder vielleicht ein Ansatzpunkt sein könnte für so eine Entwicklung von Klassenbewusstsein, ist eben schon gerade die Prekarisierung eigentlich, die dazu führt, dass Leute eben nicht einfach in einen Stand sozusagen einheiraten, also irgendeine Ausbildung machen und dann in irgendein Unternehmen kommen und dann da 40 Jahre bleiben, sondern dass eben alle möglichen Arbeitsverträge sind halt befristet, Leute wechseln halt die Sektoren, wechseln die Berufe, weil die auch schneller verschwinden, als sie auftauchen teilweise und lernen dadurch halt auch verschiedene Leute kennen, verschiedene Arbeitsumfelder kennen, müssen sich permanent neue Fähigkeiten aneignen und so weiter und ich denke, da findet auch schon eine Art von Mobilität oder Vermischungsprozess statt und gleichzeitig auch eine gewisse Desidentifikation. Also viele Leute denken eben, ich muss halt gucken, wo das Geld herkommt, dann mache ich halt mal den Job, dann mache ich halt mal den anderen Job. Und darin drückt sich ja eigentlich genau so eine Art Verallgemeinerung auch aus. Also dass es eben letztlich um diese Frage geht, wer kauft meine Arbeitskraft und wie kann ich mich irgendwie reproduzieren? Und dass sich diese Frage eben allen stellt und auch überall stellt, ich denke, das wird auch in solchen Lebensläufen gewissermaßen deutlich. Und ich denke, da könnte man vielleicht schon sozusagen sowas ansprechen, eine Allgemeinheit der Erfahrung, die wirklich gemacht wird. Ja, also was auch jetzt zu der Frage für Klassenbildungsprozesse, Klassenbewusstwerdung jetzt vielleicht auch für eine Linke wichtig ist oder glaube ich interessant ist. Also die Linke hat ja schon auch in den letzten Jahren wieder angefangen, mehr über die Klasse zu reden. Also da gab es jetzt nicht nur den Abschied, sondern dann auch wieder die Zuwendung in allen möglichen Formen. Und da ist halt schon auffällig, dass man manchmal so, dass dann so über die Klasse geredet wird als über die anderen. Oder jetzt zum Thema des Rechtspopulismus war es dann, und Trump, da war es dann irgendwie die weiße, abgehängte, deindustrialisierte Klasse. Oder dann, ja, ist halt die Frage, wie man jetzt die Arbeiter dann organisieren kann. Und da sind immer dann so zwei Sachen, die daran, glaube ich, sehr problematisch sind. Also zum einen fehlt da die eigene Involviertheit, also irgendwie, wo steht man eigentlich, also wichtig für eine linke Politik ist dann, glaube ich, auch, dass man seine eigene Klassenposition reflektiert, also dass man selber auch da mit drin hängt, dass man selbst diese Erfahrungen von der Lohnabhängigkeit erstens auch hat und zweitens aber auch, ja, dann die Frage, in welchem Milieu man sich da bewegt, und dieses Milieu ist ja schon oft so ein studentisches, relativ hochqualifiziertes. Also jetzt, wenn ich jetzt aus meinen Erfahrungen spreche, habe ich also da jetzt zum Beispiel noch relativ wenig Mobilität, auch zu anderen Klassensegmenten, die dann vielleicht noch nicht studiert haben. Und da hat man auch, glaube ich, kommt man schnell rein in so ein Stellvertreterdenken, wenn man nicht auch diese eigene Klassenposition insofern mit reflektiert, dass man einfach auch eine andere Alltagserfahrung hat und Arbeitserfahrung als jetzt zum Beispiel die Lohnabhängigen, die eher so die körperliche Arbeit machen oder die einfache Tätigkeiten so oder Ausbildungsberufe haben. Also dass es da ganz andere Erfahrungen gibt und dass man eigentlich jetzt in einem langfristigeren Prozess auch dazu kommen müsste, sich da mehr auszutauschen und dass es nicht darum gehen kann, jetzt zu sagen, wie wir jetzt die Klasse organisieren, sondern also die Klasse muss sich immer schon selbst organisieren und man ist sozusagen Teil davon. Und eine schwierige Frage ist auch, wie man dann auch solche Spaltungen überwinden kann von Qualifikationen, aber auch eben von Herkunft und Geschlecht und so weiter. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. In der vergangenen Stunde habt ihr darin ein ausführliches Interview mit Charlotte Moos, Marco Bonavena und Johannes Hauer gehört. Ein Interview über das Verhältnis der Linken zur Arbeiterklasse und zum Formenwandel der Klassengesellschaft. Falls ihr Aspekte dieses Interviews nachlesen wollt, die drei haben einen Text geschrieben, der den Titel trägt Abschied von der Klassenmetaphysik, Formenwandel der Klassengesellschaft, Paralyse der Kritik. Dieser Text ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Phase 2 erschienen und er kann nachgelesen werden auf der Homepage der Translib Leipzig unter translibleipzig.wordpress.com. Die musikalische Begleitung kam heute von der Band Country Teasers. Wutpilger Streifzüge ist zu hören auf Radio Kurax in Halle, auf Radio Lotte in Weimar, beim FSK in Hamburg und bei Querfunk in Karlsruhe. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld.